falsche Schützen treten an. Lass sie spotten, all die Feigen, unsere Herzen Mann für Mann. Schlagen Deutschland dir zu eigen, Bremen beben beim Ansagen, unser Leben, das heißt wagen. Wir besinnt aus starkem Holz, falschem Schützen nennen wir uns stolz. Erdenball und Himmelsweiten gibt es schönes Kampfrevier. Heute und morgen alle Zeiten hacken neu das Leben mir. Adler, spreize dein Gefieder, Kameraden, schwebet nieder, wenn auch fern im Heimatland, weit von uns mein schönes Mädchen bang. Mag die Sonne sich verstecken, Sturmbrand fern im Osten stehen, falschem Schützen kann nicht schrecken, Deutschland darf nicht untergehen. Lass die Stubenhocker zagen, unsere Schirme sollen uns tragen, ungestüm in wildem Drang, zu Kampf und Sieg in feindes Land. Will der Tod mich einst zur Beute, hei, ich lach ihm ins Gesicht. Herrlich strahlt die Sonne uns heute, was morgen ist, das schert uns nicht. Falsch und Schützen ohne Zagen wollen Deutschlands Zukunft tragen. Darum schlägt in unserer Brust heißes Herz in wilder Kampfeslust.